Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori gab es in Gimcheon, Bezirk Nordgyeongsang in Südkorea, eine Kundgebung von 10.000 Stadtbürger gegen die Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAAT. Deren Veranstalter war das Gimcheoner Kampfkomitee gegen SAAT. Nach dem Meeting ließen sich der Bürgermeister von Gimcheon und die gemeinsamen Vorsitzenden des Kampfkomitees als Zeichen ihres Protestes die Haare kahl schneiden.